Er tot. Er tot. Tod des Leibes. Zerreißen. Zerreißen Sie ihn auf Hebrus. Zum schwarzen Meerbusen hin, ihn, Kopf oder Kopf oder Leier, Kopf auf Leier, schwimmt, schwamm, sie saugen, es gischt, er gatscht, sie schaut. In Stille ist Orfne. Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel und über Livestream weltweit zu empfangen unter www.fsk-hh.org. Klingding jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr hat heute begonnen mit Musik von Bruno Strobel. Bruno Strobel ist einer der Studiogäste heute im Studio. Herzlich willkommen. Und Nina Polaschek, die beiden haben als Duo gespielt bei der Stark bewölkt Konzertreihe am Mittwoch, den 17.05. in der Hörbar. Und jetzt erstmal hallo und freut mich, dass ihr das geschafft habt. Ja, guten Abend. Hier. Ja, guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Gut. Ich gebe jetzt erstmal so einen Überblick über das Programm der nächsten zwei Stunden von Klingding. Bis 0 Uhr wird Klingding mit den Studiogästen sich beschäftigen sozusagen, und das nicht über die ganze Zeit, sondern die letzte halbe Stunde wird dann noch ein schneller bisschen Galopp geschehen werdender Überblick über das Programm des Festivals Blurred Edges zu hören sein, mit den Programmpunkten und einem Blurred Edges Mix. Das also die letzte halbe Stunde circa der zwei Stunden Klingding-Sendung. Blurred Edges, das Festival für aktuelle Musik, beginnt am 2. Juni und geht bis zum 18. Juni. Informationen darüber gibt es auf der Webseite www.blurrededges.de oder noch einfacher www.vamh.de. Falls so Seiteninformationen ganz interessant sind, ist das möglich. Und nun zu den Studiogästen. Ein kurzer Text aus der Ankündigung für das Konzert soll vielleicht schon mal so einen Überblick geben. Ich zitiere aus der Ankündigung: Eine Musikwissenschaftlerin und Musikpublizistin, die sich nicht nur im Schreiben über Musik der freien Improvisation widmet, sondern auch als Kontrabassistin aktiv ist, und ein Komponist, dessen elektronische Komposition viel mit der Klanglichkeit und der Texturgebung mancher freier Improvisation und experimenteller Musik gemeinsam hat. Seit 2012 arbeiten Bruno Strobel und Nina Polaschek als Improvisationsduo gemeinsam. Nina Polaschek verwendet in ihrem Spiel neben dem puren, gestrichenen und gezupften Bassklang zahlreiche Präparationen, um das Instrument neu zu denken und klangfarbliche Nuancen zu entwickeln. Bruno Strobel arbeitet mit Samples unterschiedlicher Herkunft. Einige sind im Rahmen seiner kompositorischen Arbeit entstanden. Andere sind nah mikrofoniert aufgenommene Kontrabassklänge von Nina Polaschek. Pur gespielte Samples stehen neben stark elektronisch verfremdeten und bilden so ein Äquivalent zur mehrdimensionalen Klanggebung am Kontrabass. Soweit als kurze Einführung, und nun ins Gespräch kommen. Meine erste Frage: Wie kam es, dass ihr als Duo zusammenarbeitet? Ich weiß, ihr seid ein Paar, aber das ist ja oft ein Hinderungsgrund eher für die paar Beteiligten, da irgendwie zusammen Musik zu machen. Das ist bei euch offensichtlich anders. Wir wollten es herausfinden, wo okay. es auch so geht, nicht nur als Paar. Und ja, und das haben wir das erste Mal in einem vierwöchigen Aufenthalt in einer Residenz auf Gotland ausprobiert, indem wir in einem Studio Aufnahmen gemacht haben und ich in dem Studio mit den Klängen von Nina gearbeitet habe. Eben mit dem Ziel, dass wir dann gemeinsam Konzerte machen. Genau, also wir waren dort 4 Wochen und haben intensiv geprobt. Ich hatte tatsächlich den Luxus, 4 Wochen jeden Tag, den ganzen Tag Kontrabass spielen zu dürfen und keine Radiosendung machen zu müssen, keinen Aufsatz. Ich glaube, ich habe vielleicht ein paar CD-Rezensionen geschrieben oder eine Buchrezension, aber das war's. Und konnte wirklich nur Kontrabass spielen. Wir haben dann auch Aufnahmen gemacht und haben natürlich auch ein wenig schon angefangen zu probieren und haben das dann ausgeführt. Es gab dann eine mehr oder weniger zeit- und arbeitsbedingte Zwangspause im Jahr 2013, in der Bruno ein sehr, sehr großes Festival mitorganisiert hat, beziehungsweise hauptamtlich, ehrenamtlich natürlich, aber als quasi Hauptorganisator organisiert hat, nämlich die Weltmusiktage der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik, IGNM oder ISEM. Und da blieb eigentlich kaum mehr Zeit zum für ihn zum das neue Instrument Elektronik wirklich lernen und vertiefen oder auch für uns zum gemeinsamen Spiel. Und das haben wir dann aber im Jahr drauf, 2014. Ich kann ganz gut Jahreszahlen schon verwechseln. Ich kann mir auch keine Jahreszahlen merken. War das 2014 in Litauen fortgeführt? In 2015 haben wir dann in Litauen eine Residenz gehabt, wo wir das finalisiert haben. Und dann auch gleich das erste Konzert dort gemacht haben und in der Folge dann mehrere Konzerte auch bei verschiedenen Festivals für neue Musik und bei Festivals für improvisierte Musik aufgeführt haben. Genau, das heißt, wir haben tatsächlich festgestellt, es funktioniert wirklich und haben aber tatsächlich am Anfang in einer Kombination angefangen mit dem, mit unseren quasi Primärquellen. Bruno als bislang primär Komponist, obwohl er auch in seinen Kompositionen auch schon sehr, sehr früh und vor vielen, vielen Jahren schon mit Konzepten gearbeitet hat, also durchaus der Improvisation nicht fremd ist. Und ich, die ich als Kontrabassistin momentan eigentlich fast ausschließlich improvisiere, aber natürlich als Interpretin auch sehr viel Erfahrung habe. Aber ich komponiere nicht. Und wenn ich mit Konzepten arbeite, dann nenne ich mich noch lange nicht Komponistin, sondern dann arbeite ich einfach mit Improvisationskonzepten. Und wir haben am Anfang tatsächlich relativ klare und auch wirklich wiedererkennbare Konzepte entwickelt, was uns sehr geholfen hat und auch sehr viel Freude bereitet hat, wirklich tatsächlich auch daran zu arbeiten, an Klanggebung zu arbeiten, zu überlegen, an Formvorläufen zu arbeiten, an Material, an Interaktionen auch zu arbeiten und spielen aber natürlich sehr viel frei. Ich habe ja euer Konzert gehört, also der erste Teil des Konzerts am Mittwoch war ja euer Duo und mein Eindruck war, dass es so, also dass ihr schon eigentlich ziemlich aufeinander eingespielt seid und dass ihr auch ungefähr wisst, was der andere demnächst macht. Ist es immer so oder ist es mal so oder? Ich glaube, dass das täuscht insofern, dass wir halt wahrscheinlich dadurch, dass wir halt öfter zusammenspielen, zwar nicht vorher wissen, was der andere tun wird, aber dann ganz gut und schnell reagieren können auf das, was der andere macht, weil wir halt sehr viel schon von der Sprache des anderen wissen. Ja, ja, also ich weiß eigentlich nicht, was Bruno wirklich genau macht. Wir haben am Tag vorher zum Beispiel in Oldenburg gespielt und das war die Aufgabe, eine Lecture-Performance zu geben. Das heißt, wir haben das wirklich gemischt, Lecture erzählen und improvisieren und hatten vorher überlegt, weil der Zug natürlich Stunden Verspätung hatte und wir ganz, ganz knapp und eigentlich schon zu spät kamen, gut, wir machen das so und so. Und dann fingen wir an und hatten irgendwie ein gegenseitiges Missverständnis, was dann durchaus sehr produktiv wurde. Denn das Ganze fing dann ganz anders an. Das heißt, wir wussten auch nicht einmal, wie ein Anfang wirklich aussieht. Okay. Es kann sein, dass wir uns Anfänge vielleicht überlegen, aber auch nicht zwingend. Sondern die Kommunikation läuft bei uns beiden eigentlich ausschließlich übers Ohr. Denn Bruno hat mit seinen Gerätschaften wirklich zu tun und kann da nicht die ganze Zeit auf den Kontrabass schauen. Und ich bin tatsächlich, ich bin ja Partiturspiel, ich bin die Spiel nach Dirigent durchaus gewohnt, aber wenn ich improvisiere, dann sind die Augen entweder zu oder quasi starren ins Leere oder sind wirklich auch mit den Nuancen am Bass beschäftigt, weil das zum Teil sehr nuancenhafte auch Bogenstrichstellen oder Bogenkippungen sind, die ich verwende. Und ich kommuniziere ausschließlich mit den Ohren. Vielleicht können wir da noch ein bisschen weiter das vertiefen. Also wie er das in dem Ankündigungstext hatte ich ja angesprochen, dass zum Teil aufgenommene Kontrabassklänge als Sample verwendet werden. Oder? Na, eigentlich, ich weiß auch nicht, wie dieser Text so zustande gekommen ist. Man muss es ein bisschen richtigstellen. Ich arbeite ausschließlich mit Klängen, die ich von Nina aufgenommen habe. Ah, ja. Also in diesem Fall ausschließlich. Die sind allerdings ja zum Teil so bearbeitet, dass es nicht mehr als Kontrabassklänge erkennbar sind. Aber es gibt viele Samples, die als Kontrabassklänge deutlich hörbar sind, die ich aber dann unter Umständen so verwende im Konzert, dass sie auch nicht als solche hörbar sind. Das heißt also, alle diese Samples, die auch entweder nach Kontrabass klingen oder schon so verändert sind, dass sie nicht mehr nach Kontrabass klingen, werden dann im Konzert noch einmal ganz anders verwendet, weil es einfach irrsinnig viele Möglichkeiten gibt, mit den verschiedensten virtuellen Gerätschaften diese Klänge zu verändern und, weiß ich, einen tiefen Klang ganz hoch und geräuschhaft zu machen. Und alle diese vielen Möglichkeiten gibt es ja. Zumal bei mir die Klänge natürlich Kontrabassklänge sind, alle miteinander. Außer ich streiche vielleicht, was vielleicht gelegentlich vorkommen kann, nur mit dem Bassbogen. Naja, kann sagen, es ist dann trotzdem ein Kontrabassklang auf einem Stück Styropor oder Ähnlichem. Aber im Allgemeinen sind es alles Kontrabassklänge, aber es sind natürlich längst nicht durch die Präparationen, längst nicht nur traditionelle Kontrabassklänge. Aber heutzutage natürlich schon bekannte. Ich denke, das ist natürlich auch so eine Hörerfahrung, also für wahrscheinlich Hörer, die erweiterte Techniken am Kontrabass nicht so kennen, die werden nicht unbedingt sagen, das ist ein Kontrabassklang, kenne ich gleich sofort und so geht jetzt. So hast du wahrscheinlich auch so ein Spezialgehör für das, was du mit den Samples machen kannst oder was dir dran gefällt, wenn du sie verwendest. Und du hast also einen Sampler und du hast dann mit dem Sampler integriert, ist dann so eine Möglichkeit, das zu verändern, zu bearbeiten, die Samples und so weiter. Ja. Genau. Ja, okay. Eingangs hatten wir jetzt Musik gehört von dir. Das, vielleicht kannst du am besten was darüber sagen. Das ist ein Stück mit dem Titel Orphne, geschrieben für ein Paar. Das besteht aus der Annelie Gahl, Geige, eine fantastische Geigerin, und dem Ferdinand Schmatz, den ich auch sehr schätze und dessen Lyrik ganz enorm auch zeitgemäß ist, finde ich. Und er hatte, wir haben das einmal besprochen, und hatte die Idee, die Geschichte von Orphne sozusagen von hinten nach vorne zu erzählen. Und er fügt dann außerdem in diese Geschichte Figuren ein, die im 20. Jahrhundert gelebt haben, so Marilyn Monroe, Pasolini, und einen Tenor, der so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Die kommen jetzt nicht alle in dieser Form hier vor, aber das hat mich fasziniert, so eine Geschichte von hinten nach vorne zu denken. Und ich habe dann für die beiden ein Stück geschrieben, ein abendfüllendes für Geige und Sprecher. Und wir haben zuerst ein Geigen-Solo gehört und dann kam Ferdinand Schmatz dazu, der das selber liest. Genau, und ich hatte tatsächlich auch vor ganz kurzer Zeit das Vergnügen, mit Ferdinand Schmatz zu spielen, denn er ist sehr, sehr auch musikoffen, hört sehr, sehr gerne zeitgenössische Musik, hat auch mit Improvisationsmusikerinnen und Musikern schon improvisiert, er als Sprecher, oder er hat gelesen und sie haben improvisiert. Und er wurde eingeladen von Michael Fischer, dem Leiter des Vienna Improvisers Orchestra. Das ist ein improvisierendes Orchester, das nach speziellen Dirigierzeichen spielt. Für Improvisationsorchester-Kennerinnen und Kenner vielleicht ein Hinweis, man kann sich das Es ist aus den Zeichen von Lawrence Butch Morris, Dirigierzeichen, abgeleitet. Es funktioniert also so ähnlich, ist aber nicht genau gleich. Dieses, wie viele Leute waren da vielleicht? Zwischen 25 waren sicher, haben eben nach diesen Dirigierzeichen dirigiert und Ferdinand Schmatz hat gelesen nach quasi Einsatz auch von Michael Fischer. Und Ferdinand Schmatz hat ein Buch mitgebracht und welches Buch? Die Orphne. Das fand ich also irgendwie sehr schön. Ja, man kann auch dazu sagen, dass die Annelie Gahl, die Geigerin, für diesen Abend drei verschiedene Geigen mitbringt, damit also der klangfarbliche Wechsel auch nahtlos funktionieren kann. Eine Geige ist sozusagen normal gestimmt, die andere ist eine Skordatur und die dritte ist präpariert mit verschiedenen Gegenständen und sie spielt also abwechselnd auf diesen Instrumenten und da kann man auch, wenn man so will, einen gewissen Einfluss von dem, was ich also im improvisatorischen Bereich arbeite, sehen auf das, was ich komponiere. So von der Genese, du warst zunächst Komponist? Oder? Nein, ich bin Komponist. Du bist Komponist, also angefangen hast du als Komponist, oder? Ja, natürlich, ja. Also. Ich habe als Komponist angefangen und auch elektronische Musik gemacht. Mhm. Also damals noch in den 80er Jahren mit analogen Mitteln, Tonbandmaschinen. Mhm. Ja. Gibt es da noch Aufnahmen? Oder? Ja, gibt es noch. Ein Stück, das ich sehr liebe, das ist Hiatus. Mhm. Ja. Wo ich Klänge von niederfallenden Holzteilen aufgenommen habe. Das hat eine Geschichte, warum das so ist, und mit denen dann gearbeitet habe. Ah ja, gut. Okay. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir noch mehr von dir hören oder schon einsteigen in den Mitschnitt von dem Konzert. Nachdem wir über das Konzert gesprochen haben, würde ich sagen, sollten wir vielleicht hier mal einsteigen. Ja. Gut, jetzt muss ich nochmal. Gut, dann hören wir jetzt circa 20 Minuten, es ist lang, einen Mitschnitt von dem Stark bewölkt Konzert vom Mittwoch, also vor 2 Tagen, in der Hörbar. Nina Polaschek Kontrabass und Bruno Strobel Elektronik, genau. Thank you.

Ja, das war der Mitschnitt von dem Duo Nina Polaschek, Kontrabass, Bruno Strobel, Elektronik. Beide sind aus Wien. Das kam jetzt noch gar nicht ins Gespräch. Die Situation vielleicht, wie sie sich in Wien darstellt für aktuelle, für komponierte, improvisierte Musik. Es ist natürlich schwierig, da so einen Kurzabriss zu geben, aber Wien ist ja eigentlich eine sehr musikliebende Stadt, zumindest hat es das Klischee. Bezieht sich das auch auf improvisierte Musik und neue Musik? Ja, es gibt ja Festivals für neue Musik und das berühmteste ist Wien Modern und Wien Modern hat schon ein großes Publikum. Also das kann man schon sagen, ja, dass das Interesse da ist und dass es viele Leute gibt, die man kennt dann schon so viele Leute, wenn man dorthin geht, weil tatsächlich also viele Fans auch sind, die dann sich gerne neue Musik anhören. Nicht nur Musikerinnen und Musiker nicht oder Komponierende. Nein. Okay. Also wirklich auch Publikum eher. Ja. Okay. Und in der improvisierten Musik ist es halt so, dass da gibt es viele kleine Plätze, wo so etwas stattfindet, aber es gibt auch doch einige solche Plätze. Was man vielleicht zu Wien Modern auch sagen kann, in den letzten Jahren gab es einen Kurator, der sich nicht sehr gut ausgekannt hat in der zeitgenössischen Musik, das muss man einfach ganz so sagen. Die improvisierte Musik hat ihn natürlich gar nicht interessiert, weil er sie gar nicht kannte. Aber seit letztem Jahr ist Bernhard Günther Kurator und Bernhard Günther ist nicht nur Musikwissenschaftler, er ist selbst auch Cellist und improvisiert. Er ist quasi der Mann von Elisabeth Flunger, die Perkussionistin, die auch bei einem der Blurred Edges Konzerte zu hören sein wird, wie ich in dem wunderbaren Programm lesen konnte. Und Bernhard Günther hat viele Jahre lang die Philharmonie in Luxemburg, die zeitgenössische Musik in der Philharmonie in Luxemburg und ein Festival für zeitgenössische Musik dort kuratiert und hat ein sehr, sehr offenes Ohr, nicht nur für zeitgenössische komponierte Musik der verschiedensten Varianten, auch der experimentelleren Formen, sondern auch für improvisierte Musik und versucht auch ganz gezielt den Kontakt zu den verschiedenen Szenen. Ein Grund ist auch die finanzielle Situation in Österreich, die vor 10 Jahren auch für die zeitgenössische Musik und vor allem für die freie Szene, wo ja auch die improvisierte Musik darunter zählt, aber auch zahlreiche kleine Ensembles für zeitgenössische komponierte Musik oder dazwischen, verschiedene Zwischenformen, da gibt es inzwischen einige wirkliche Ensembles, nicht nur das Klangforum Wien, das jetzt tatsächlich wunderbarerweise noch im Mai in der Elbphilharmonie spielt, sondern diverse andere auch. Und auch da ist das Geld sehr stark zurückgegangen und für Wien Modern auch. Das heißt, dieses Flaggschiff an Festival für zeitgenössische Musik, das in den Ende der 80er Jahren von Claudio Abbado und Lothar Knessel gegründet wurde und es wirklich dann geschafft hat, Wien auch wieder als Musikstadt abseits des klassisch-romantischen Mainstreams auch zu etablieren als zeitgenössische, ein Ort für zeitgenössische Musik. Da ist es inzwischen auch sehr, sehr schwer und es wird immer weniger, was sehr, sehr schade ist, natürlich. Aber das kennt man in Hamburg leider. Aber man weiß es auch in Hamburg, wohin das führt. Denn es gibt in Hamburg zahlreiche engagierte und gute Musikerinnen und Musiker und Komponierende und Ensembles. Aber es ist natürlich für Hamburg viel, viel schwieriger, da auch einen Austausch zu kriegen und Leute hinzukriegen und Konzerte zu veranstalten, weil es eben sehr, sehr wenig Geld gibt. Und das war in Wien vor 10, 15 Jahren noch viel, viel besser. Und es geht aber auch die Tendenz abwärts, so, leider. Okay. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr schönes Pflaster und ein sehr gutes Pflaster. Und ich muss auch da den ORF, also österreichischen Kultursender, Österreich hat ja nur einen Kultursender, ist nicht so aufgeteilt wie das deutsche öffentlich-rechtliche Radio, wo es in der ARD quasi jeweils verschiedene Landesstudios oder einzelne ganze Sender gibt, nicht nur Landesstudios. Und im ORF hat die zeitgenössische Musik tatsächlich noch einen Stellenwert. Es gibt 5 Stunden zeitgenössische Musik in der Woche. Die klassische Zeit 23.04 bis 24 Uhr. Das ist, glaube ich, in fast allen, außer in der Schweiz der Fall. Da ist es früher. Und die improvisierte Musik und experimentelle Musik ist dort gleichwertig vertreten wie die komponierte Musik. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man sich NDR Kultur oder auch NDR Info anschaut, da findet sich diese Musik leider nicht. Ja, genau. ja, gut, es muss nicht so sein, aber es hat sich die Erfahrung gezeigt, dass es sich über lange Zeit so hält, dass es in Hamburg im NDR nicht vorkommen soll oder kann oder darf, ich weiß es nicht genau. Es gibt ja auch keinen Austausch, also es ist ja nicht so, dass es mal ein Improvisationskonzert gibt und zufällig kommt da jemand vom NDR vorbei oder so, wie das in Bremen zum Beispiel ich schon erlebt habe, wo die Marita Ebbingholz halt bei dem Konzert mal da war und mit einem gesprochen hat und sich da auch interessiert gezeigt hat. Das habe ich in Hamburg noch nie erlebt. Gut, dafür gibt es ja FSK und verschiedene Sendungen bei FSK, die das dieses Vakuum, was dadurch entstanden ist, auch so ein bisschen ausfüllen. Das wird es auch im Zusammenhang mit Blood Edges geben. Es gibt zwei Sendungen, die Live-Sendungen machen und Musiker einladen. Das ist dann praktisch ein offenes Studio, was besucht werden kann, also leibhaftig besucht werden kann, nicht nur gehört werden kann am Radio, was da stattfindet im Studio. Und es wird dann auch einige Mitschnitte während des Blood Edges Festivals geben. Die nächste Sendung, die nächste Klingding-Sendung ist am 16.06. mitten, also gegen Ende des Festivals, in dem Ende der zweiten Woche, wo ich dann auch einige Mitschnitte habe. Und in der Redaktion für bürgerliche Kunstmusik, die immer am Samstag von 8 bis 23 Uhr sendet, wird es übers Jahr verteilt einige Aufnahmen von Blood Edges geben. Ganz im Unterschied zum NDR, da wird es vielleicht eine kleine Anmerkung oder einen kleinen Hinweis geben. Also da wären wir schon ganz schön zufrieden. Letztes Jahr gab es zum Glück ein Feature, glaube ich, bei Deutschlandradio über das Blood Edges Festival, was dann so einen kleinen Einblick und kurz so ein Konzertbesuch beschrieben hat. Ja gut, wir wollen nicht ewig lästern, das verdirbt auch die Laune. Vielleicht... Wir hatten eingangs eine Komposition gehört von dir, Bruno, die du dann auch beschrieben hast. Du hast jetzt noch drei andere mitgebracht. Wir werden sie wahrscheinlich keine oder vielleicht so viel Zeit wird nicht sein, aber vielleicht eine. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich dann vorschlagen Paar für Zither und Kammerorchester, wobei Paar auf der einen Seite ein übersetzt heißt Tatze und Martin Malan, der Solist des Stückes, spielt in einem Trio, das heißt Greifer. Und so bin ich auch auf die Idee gekommen, dieses Stück mit Pan, mit Tatze zu benennen, wobei Pan auch gleichzeitig eine Abkürzung ist für für Partials and Waves. Für was? Für Partials and Waves. Für Teiltöne und Wellen. Ja, okay. Ja, also das ist etwas, was mich eigentlich jahrzehntelang beschäftigt hat, mit Teiltönen umzugehen, mit der Struktur von Teiltönen zu arbeiten. Vielleicht müssen wir noch drüber sprechen, was Teiltöne, also jeder Ton besteht aus vielen Obertönen und die haben einen bestimmten Aufbau und der ist bei allen Instrumenten gleich, außer bei manchen Schlaginstrumenten anders. Und dieser Aufbau, den nehme ich zu Hilfe, um die Tonreihen zu erstellen. Es gibt aber dann speziell bei mir eben an bestimmten Stellen die Möglichkeit umzukippen in andere Reihen, sodass das ein sehr vielfältiges strukturelles Gebäude wird oder werden kann. Das kann ich selber beeinflussen, ob es also dichter ist oder weniger dicht ist, ob es vielfältiger ist oder weniger vielfältig ist. Und die Form der Welle hat mich auch eigentlich immer interessiert, so ganz bewusst geworden ist mir dann 2004, als ich das Stück Lamento für Klarinette und Akkordeon komponiert habe und habe dann diese Form der Welle sowohl als Großform als auch Kleinform im Mikrokosmos sozusagen verwendet. Die Welle auch dann irgendwann einmal als abgerissene Form, also baut sich etwas auf und hört auf oder umgekehrt. Also ich habe dann verschiedene Formen ausprobiert. Und das kommt auch in diesem Stück vor, formal gesehen jetzt. Es kommen auch Mikrotöne vor, also Streicher vor allem haben Mikrotöne zu spielen und der Solist hat durch spezielle Techniken, wie er auf dem Griffbrett spielt, auch ganz viele Möglichkeiten oder muss viele Möglichkeiten erzeugen, Mikrotöne zu spielen. Das ist also so vorgeschrieben und ja, das macht er fantastisch. Ich glaube, das kann einmal als Einleitung reichen. Ja, ja, also vielleicht noch mal kurz zu rekapitulieren. Das ist eine Komposition für ein Zitherspieler. Für ein Zitherspieler und Kammerorchester. Das heißt also, es sind einige Bläser, Schlagzeug und ich glaube 13 Streicher, die solistisch spielen. Gut, dann hören wir das. Ich hoffe, das klappt jetzt an. Thank you.